Zum hoffnungsvollen neuen Jahr wurde das Pyongyang Ice Sculpture Festival 2017 am 31. Dezember zu C105/2016 auf dem Kim Il-sung Platz eröffnet. Die Ministerien, zentralen Institutionen und die Organe, Betriebe, Universitäten und Hochschulen sowie die Kunststudios in der Stadt Pyongyang repräsentierten sich mit Dutzenden Eisskulpturen von verschiedenen Themen. Die Mitarbeiter der Ministerien und zentralen Institutionen, die Werktätigen und Jugendlichen der Stadt besichtigten das Festival.